Beim vollendeten Aspekt betrachtet der Sprecher die Handlung als Ganzes. Wir haben 2 Stunden gearbeitet. Мы проработали 2 часа. Wir haben die Sache hinter uns. Die Handlung ist abgeschlossen. Man kann ein Resümee ziehen. Es ist, als würde man seinen Blick von außen auf die Handlung richten. 1, 2. Sie liegt als fest umgrenztes Geschehen im Auge des Betrachters. Empfange klar und deutlich. Over. Wichtig ist, wir nähern uns dem Zielgebiet. Wir haben gearbeitet. Geh auf Kampfmodus. Over. Im Kampfmodus. Und das Ganze? Unter fliegendem Radar in Höhe 500. Over. 2 Stunden lang. Runter auf 500. Over. Ziel erreicht. T-10 Sekunden. Betrachtet der Sprecher die Handlung in ihrem Verlauf. Entsichern nahe beim Ladung. Over. Entsichert. Over. 3, ob die Handlung 2, begrenzt ist oder 1. Nicht. Napalm raus. Napalm ist draußen. Tschüss, Schweinfurt. Gehen auf Kurs 403, over. 403, over. So eine Scheiße. Empfangen Sie nicht. Feindlicher Abfall gegen 3 Uhr, F-16, ich sehe 2. Schon erfasst, bin gleich da. Abdrehen, abdrehen, bin gleich da. Verdammt, er sitzt mir am Heck. Hab ihn im Zielsucher, dich krieg ich. Komm schon, Becky, lass mich nicht hängen. Strela! Ogon, Ogon! Schon erledigt. Wo ist der Zweite, wo ist der Zweite? Ist auch hinter mir. Gehe hoch auf 9000. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf wo bleibst du, Peter? Ich werde ihn nicht los. Ich bin getroffen. Mein Messer ausgefallen. Triebwerk 1 fällt aus. Ich kann sie nicht halten. Ich kann sie nicht halten. Grüße meine Frau von mir, Peter. Heute Morgen habe ich meine Hausaufgaben gemacht und Vanya spielte Fußball. Ist eure Übung vorbei? Als wir Krieg spielten. Hörspiel von Dirk Lauke. Wir laufen Ankleide, Take 01. Nicht wundern, das ist noch nicht alles. So, der Tisch ist voll gefüllt mit Kisten. Ich würde sagen, wir packen das mal langsam aus. Jawohl, Herr Oberleutnant. Oberleutnant. Jawohl, Herr Oberleutnant. Genau, hervorragend. In dieser Kiste ganz oben drin viele wunderschöne grüne Socken. Socken, Socken. Davon kriegt man in ausreichender Stückzahl. Dann bekommst du als Soldat natürlich auch wunderschöne grüne Handtücher, Wäschebeutel. Davon kriegst du 2 Stück. Und dann kommen wir eigentlich zu den interessanteren Dingen. Das ist eine Feldbluse. Manch einer sagt dazu Jacke, ist aber heißt Feldbluse. Ja, noch mehr Socken, Sportsocken, eine Feldhose, wunderschön. Mehr Feldblusen. Unterbekleidung, olives T-Shirt, kurzärmlich, 3 Stück, einmal für dich. Eine Feldjacke, das ist Trinkflaschen. Das Getränk kannst du dir quasi in dem Becher dann anmischen oder wie auch immer. Aber grundsätzlich ist die Wasserflasche eine Wasserflasche und keine Colaflasche und keine Saftflasche. Ja. Das dienstlich gelieferte Taschentuch. Dann das 2. Transportgerät. Ein Sack. Ein Seesack, genau. An der Seite hier mit einem schönen Reißverschluss. Ja, auch wunderbar. Ja, und hier ganz unten in dieser ersten Kiste Socken. Gut. Und dann kommt quasi noch dein Rucksack dazu. Das ist quasi auch der Rucksack, mit dem du nachher, wenn du im Gelände unterwegs wärst, deine Ausrüstung verstaust, Schlafsack oben drauf. Also ist eine durchdachte Geschichte. Militärische Sachen sind relativ gut durchdacht. Ganz wichtige Sache für die persönliche Ausrüstung, der standardmäßige Gefechtsdienstanzug. Bedeutet, den hast du an. Der Gefechtshelm, in dem Augenblick jetzt hier ein schöner Tarnüberzug. Ne? Handschuhe, dicke Handschuhe, Sommerhandschuhe, dünne Handschuhe, Formaldiensthandschuhe, ein schöner Lederhandschuh. Handschuhe hast du als deutscher Soldat echt viele. Okay, na los hier, komm, ich will ein bisschen das... Gut. Üben. Okay, wir fangen an. Als erstes entkleiden. Ja, wie weit? Na, wie weit? Na, damit du deine Kleidung anziehen kannst. Eine Hose, eine Jacke, also macht schon Sinn. Also T-Shirt vielleicht auch. Ja, habe ich ja ein wunderschönes Olives hingelegt. Aber die Socken auch, oder? Ja, die Socken kannst du drüber ziehen, das ist vielleicht ein bisschen bequemer. Ich habe mir auch angewöhnt, immer 2 Paar Socken zu tragen. Ja. Das sind ja fast Strapse, die gehen ja richtig hoch. Die gehen schon hoch, ja. Lass die erstmal so weit oben, das ist völlig in Ordnung. Feldhose. Ja, die ist mir bestimmt viel zu groß. Die ist natürlich viel zu groß, aber das ist mir egal. Fellbluse. Zu Knöpfen so. Oder mit dem Reißverschluss auch? Ich habe mir angewöhnt, nur die Knöpfe zuzumachen, weil dann ist es ein bisschen atmungsaktiver. Also gerade wenn du dann viel unterwegs bist und schwitzt, ich mache nur die Druckknöpfe zu. Werde ich schwitzen? Es kann durchaus passieren. Okay, dann mache ich das so wie du. Ja, der oberste Knopf wird nie geschlossen. Nie. Warum nicht? Der ist dran. Aber wird nicht geschlossen. Und wozu ist er dann dran? Der ist dran. Ist so. Die vier erklären den Buchstaben bei manchen Fragen. Okay. Stiefel? Die SSO. Ne, stopp. Grundsätzlich müsste ich dich fragen, ob ich dich anfassen darf. Ja? Wegen deinem persönlichen Bereich. Immer wenn ich einen Soldaten anfasse, frage, darf ich sie anfassen? Dann antwortest du. Jawohl, Herr Oberleutnant. So, dann darf ich dich nämlich auch anfassen und kann dir hier ein bisschen zur Hand gehen. Setze dann hier diese Laschen in die Metallhaken, dann Stiefel um nicht straff ziehen. Okay. Ja, so. Eine Seite gezeigt, die zweite Seite machst du selbst. Jawohl, Herr Oberleutnant. Boah. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, gib mal ein bisschen Gas. Muss ich jetzt auch kommen? Nein, einfach machen. Man muss nicht immer alles kommentieren. So, straff das mal noch ein bisschen. Wird auch ein bisschen schick aussehen. So. Die Kopfbedeckung haben wir hier liegen. Da ist die wunderschöne Feldmütze. Setz mal auf. Bestimmt nicht. Der Schirm und die Kokarde kommt nach vorne. Ja? Und die wird auch nicht schief aufgesetzt, weil du natürlich kein Rapper bist. Aber es sieht so ein bisschen keck so irgendwie. Kann Nein, ich schon machen. Bestimmt auch nicht. Ist schon gerade. Bei der Armee ist immer alles ein bisschen gerade, ein bisschen rechtwinklig. Ja, sieht schon sehr ordentlich aus. Fertsch. Genau. Ein bisschen Brust raus, wenn man Uniform trägt, kann man schon ein bisschen stolz drauf sein und Brust raus. Ja, das okay. Sieht schon gut aus. Jetzt? Ja. Okay. Damit du heute komplett bist, kriegst du einen fiktiven Namen heute. Was im Einsatz immer gemacht ist, weil man dort keine offiziellen Namen sagen darf, kriegst du jetzt einen fiktiven Namen Blade. So. Blade? Blade. Genau. Du bist jetzt Blade. Das bämst aber. Ja, die werden, wenn du nämlich deinen normalen Namen tragen würdest, könnte man unter Umständen rausfinden, wo du wohnst und dich damit unter Druck setzen. Genau. Also quasi im Heimatland deine Familie bedrohen. Und wenn du das dann über einen Brief in Einsatz bekommst, so, oh, hier war jemand und der hat gesagt, hier, dann setzt sich das natürlich psychisch unter Druck. Und deshalb machen Einsatzsoldaten, wenn sie im Einsatz sind, einfach ihr Namensschild ab, damit sie quasi nicht mehr erkannt werden, damit nicht nachvollziehbar ist. Weil man kann natürlich über die Farbe der Litze sagen, okay, es ist ein Panzergrenadier, guck dann im Internet nach, welches Kontingent, dann weiß man, wo, aus welcher Kaserne die kommen. Und wenn man dann noch einen Nachnamen hat, da kann man schon rauskriegen, wo derjenige wohnt oder herkommt. Und deshalb gibt es ausgedachte Namen. Genau, da denkt sich jeder seinen Namen aus, macht ein fiktives Namensschild und dann... Genau. Hast du selber ausgedacht? Jawohl. Und drunter steht es aber hier auf... Das ist auf Afghanisch. Afghanisch. So heißt es tatsächlich. Kann man nicht lesen. Na denn? Robben wir los, oder was? Wollen wir? Mhm. Ja, dann packen wir's. Auf ins Gelände. Krieg ich auch eine Knarre? Ja, ja. Kriegst du, natürlich. Boah, so eine Pissnecke, Junge. Becky, hast du eine Sekunde? Ich auch. Hab ich das gesagt? Jetzt gibt's Ärger. Sehen uns gleich. Es kommt nicht wieder vor. Ehrlich, das war blöd. Ich hab manchmal so 5 Minuten. Becky, was ist das? Ich heiße Max, Frau, Ihr sollt über einen stinknormalen Nachmittag schreiben, Becky. Und ich nenne dich Becky. Niemand nennt dich anders. Ich habe über einen Nachmittag von früher geschrieben, na und? Du schreibst. Du warst in deinem Zimmer und der neue Freund deiner Mutter kommt nach Hause und er fragt dich nach deinem Vater aus. Wie gesagt, früher, das kam mir interessanter vor. Du schreibst, dass du dich zu der Zeit immer noch mit deinem Vater getroffen hast und dass er dir Kuchen Was und ist daran spendiert falsch? Hast. Was daran falsch ist, nichts ist daran falsch. Es kam mir nur irgendwie bekannt vor. Und irgendwann wusste ich auch woher. Das ist Tschechow. Tschechows Bagatelle. Der Mann heißt Nikolai Ilyich Beljajew und der Sohn Aljoscha. Hast du gedacht, ich merke das nicht? Ich hab also nicht gedacht. Willst du mich veralbern oder was? Wo hast du das her? Was? Was? Deine schöne Jacke, Drack. Stand in der Bibliothek. In der Bibliothek? Ja, da gibt's doch Bücher. Da gibt's die Bücher. Soll ich lachen, ha? Die Aufgabe war einfach blöd, Frau Vassili. Ha! Was soll ich denn über einen langweiligen Nachmittag Natürlich schreiben? War die Aufgabe blöd. Nachmittag, der langweilig die ist. Die Aufgabe war blöd, weil die blöden Aufgaben die schwierigsten sind. Es ist nicht vollkommen egal, was ich schreibe. Es geht doch um Ausdruck und so Sachen. Eben. Das Ding hier strotzt vor Fehlern. Wenn du schon abschreibst, dann richtig. Du hättest schreiben können, ich gehe nach Hause. Ja? Я иду домой. Schalte den Fernseher an. Я включаю телевизор. И так далее и тому подобное. Ich mag lesen und Sport und zum Abendbrot gibt's Kartoffeln, Wurst und Soße. Schluss. So wie alle anderen. Tür zu. Ich hab gesagt, die Tür bleibt zu. Ich verstehe dich nicht. Hier, du. Alperst du 2 Stunden lang rum und stellst dir zu Hause Aufgaben, da will ich dich knuddeln. Aber denen bist du nicht gewachsen. Und warum? Weil du faul bist. Faul wie ein Sack Strohbohnen. Und da würde ich dich am liebsten an den Ohren nehmen und über die Bücher halten, die du außerdem lesen musst. Neben dem Tschechow. Und Dostojewski ist wahrscheinlich auch dabei. Wenn du schon sowas machst, dann mach es doch richtig. Oder denkst du vielleicht, das bisschen Grammatik und Vokabeln kommt von alleine? Hallo, ich rede mit dir. Ich werde mir Mühe geben. Was? Ehrlich, ich meine... Wann? Wofür? Nächstes Jahr ist Schluss mit Russisch. Und warum? 3 Schüler haben sich gemeldet. Und mein bester Schüler war nicht dabei. Soll ich ihm Bescheid sagen? Ой, только не надо иронизировать, пожалуйста. Vielleicht ist Russisch auch einfach nicht so mein Ding. Ehrlich, ich meine, wann braucht man das denn? Tja, wann braucht man Tschechow? Ihr könnt rein, wir sind fertig. Clemens, das habe ich gesehen. Marsch, marsch! Komm, zügig, zügig! Gut, auf und zurück, zurück, zurück! Stellung! Und weiter, hopp! Komm, Feuer! Fertig machen zum Sprung! Laufen, laufen! Das musste man vorher schon machen. Also man wurde vorher schon gefragt. Du hast dich vor... Genau, nein, nein, was heißt vorher? Also ich habe diese 9 Monate abgerissen. Und ich glaube, so im 7. oder am 8. Monat haben sie gefragt, wer länger machen möchte. Und da habe ich mich nochmal freiwillig gemeldet, weil es mir bis dato noch Spaß gemacht hat. Mhm. Ja. Ich habe mich dann verpflichtet auf 2,5, was dann aber aufgestockt wurde durch einen Auslandseinsatz auf 3. Und was war, also das war, was hat dir da genau Spaß gemacht? Oh, dieser ganze Kugel überall. Was hat mir da jetzt Spaß gemacht? Das war, glaube ich, einfach nur der Reiz, zu sehen, wie weit ich gehen kann und dann nachher natürlich dort das freie Leben zu haben. Ich bin jetzt raus von zu Hause. Der braucht Hilfe. Neuigkeiten entdecken. Und einfach auch, tja, das Technische hat mich dort dann interessiert. Panzerfahren. Das war für mich ein und alles. Jetzt zieh, komm. Streng dich doch mal ein bisschen an. Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Das waren 1,5 Meter. Von der Granatpistole, Signalpistole, Gewehre, Maschinengewehre, alles Mögliche. Munition wird alles mitgeführt. Na. Kommt alles noch dazu. Okay. Funkgerät, auch schön. Dann kriege ich die Knarre endlich. Gibt's gleich. Oh, Schnauze! Was willst du, Zwerg? Geht ihr heute wieder? Silvio, zisch ab! Ey, komm, ich will mitgehen. Nur einmal, ja? Du gehst nirgendwo hin. Seid ihr ein Geheimbund oder sowas, ja? Mann, vergiss es. Ich war schon mal Gotcha spielen. Warst du schon mal Gotcha spielen? Hast du was an Ohren? Ihr müsst in der Heide lang kriechen auf dem Russengelände. Ich hab Panzerteil gefunden. Original. Ey, warte mal, warte mal. Silvio, Silvio, komm mal her, gib mal deine Hand. Warum denn? Gib einfach mal her, gib deine Hand her. Linke oder rechte? Scheißegal. Linke. So. Zwerg, sehr witzig. Ja, anders verstehst du es ja nicht. Weißt du was? Du kannst mich mal. Ja? Du kannst mich mal, leck mich. Machen sowieso alle über euch. Soldaten sind Mörder. Hirn amputierte Mörder. Soldaten sind Mörder. Hirn amputierte Mörder. Verpiss dich, du Punk. Ne, was? Nicht so wichtig. Und Frau W., was hat die gesagt? Nichts. Fick dir. Fett noch. Weg, die dumme Kuh. Bin ich froh, wenn die Scheiße vorbei ist, Junge. Spring an, du Mistkrücke. Hast du immer noch keinen Musterungsbescheid? Warte, warte. Hä? Ist das nicht Henny? Die Musik? Was weiß ich, alle waren schon da. Jörg ist T3 gemustert. Philipp ist ganz raus. Du hast sie doch gestern gesehen, hat sie was gesagt? Clemens ist T1, der Honk. Willst du den falschen Megern? Aber hier lässt er sich nicht... Wegen mir, meine ich. Was redest du da? Henny, hat sie was gesagt? Hat nichts gesagt. Denkst du, wir gucken Waterworld, dem einen Typen wird das Auge rausgeschossen und da quatschen wir die ganze Zeit über dich? Ich habe ihr einen Brief geschrieben. Hast wohl kein Telefon? Einen ziemlich langen. Lang? 104 Seiten? Bist du bescheuert oder was? Hat sie nichts gesagt? Ich meine gar nichts? Ich würde da mal anrufen beim Kreiswehrersatzamt. Endlich! Nicht, dass sie dich vergessen haben. Grundsätzlich schon das richtige Verhalten. Ihr habt euch jetzt abgehockt, ne? Und so hockst du immer ab, wenn wir anhalten. Also möchte ich auch niemals sehen, dass du in der Pampa einfach so rumstehst. Ja? Wir werden uns jetzt ein bisschen mit den gängigen Bewegungsarten beschäftigen, die es so bei der Armee gibt. Und die wichtigste, auch unter Beschuss, ist natürlich Gleiten. Das heißt, der Körper befindet sich komplett auf dem Boden liegend, so tief wie möglich. So schnell wie möglich, wenn man unter Beschuss steht. So langsam wie möglich, um nicht gehört zu werden, wenn es um langsames oder leises Annähern geht. Der Stabsgefreite zeigt uns mal ganz kurz hier tiefste Gangart, 1-2 Meter. Und danach kann Dirk selber mal ausprobieren, wie das geht, wie sich das anfühlt. Als Kinder haben wir das vielleicht Robben genannt. Bei der Bundeswehr heißt es halt Gleiten. Verstanden? Jawohl, Herr Oberleutnant. Na dann, auf. Das ist nicht unaufwendig, das Sonderzeit haben wir. Das haben auch halt nicht so viele, weil das können halt nur wirklich erstmal die, die in Hammelburg auf diesem Lehrgang sind, machen. Das heißt, alle Feldwebel und Offiziere der Luftwaffensicherungstruppe. Und dann darfst du jede Prüfung zu diesem Sonderzeichen nur einmal machen. Und wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe und beim bei der Marsch-Kombi-Übung gut marschiere, aber schlecht schieße und bestehe das nicht, dann bin ich raus. Und als Infanterist, da schmückt man sich schon, ja. Also wir haben ein sehr hohes Ehrgefühl. Alle Infanteristen. Wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen mehr als andere Soldaten, weil wir aber auch wahrscheinlich um den Umstand wissen, was unser Auftrag ist. Also wir sitzen halt nicht im Panzer, wir laufen halt immer, ne? Der Infanterist ist ja schon vorne mit dabei. Deswegen hat man ein Ehrgefühl? Nee, nicht wegen dem Ehrgefühl haben sie alle, aber wir haben ein sehr starkes. Ja? Also Infanteristen, die freuen sich. Also Infanteristen sind schon ein besonderes Volk. Da aber weil die als erstes draufgehen im Ernstfall, oder? Wenn du das so sagen möchtest, ja. Ja? Deshalb bin ich auch zum Beispiel jemand, der Abzeichen trägt. Also ich hatte Leute, die hatten ganz viele, haben es aber nicht dran gemacht und gesagt, brauche ich nicht. Brauche ich nicht für mein Ego, ich brauche es für mein Ego. Ich habe das im Dienst getragen, definitiv. So, erhöhen wir die Geschwindigkeit, ohne auf den Ton zu achten und gleiten bis auf Höhe des nächsten Baumes. Blickrichtung 12 Uhr, 5 Meter, Attacke. Aber du merkst ja jetzt schon, wie anstrengend das ist mit Ausrüstung, mit Waffe, wie laut das ist. Und wenn du dich geräuschlos bewegen wollen würdest, was das für ein Aufwand wäre, quasi jedes Blatt, was vor dir liegt, oder jeden Ast wegzuräumen, damit du dich wirklich lautlos bewegen könntest. Na, hier muss ich den Wald fegen. Quasi wäre das ein Wald vor dir fegen beim Gleiten, korrekt, ja. Hier bin ich auf jeden Fall praktisch, weil ich bin ja an so einem Baum, bin ich gut versteckt, oder? Grundsätzlich optisch jetzt ja, waffenwirkungstechnisch wäre das jetzt keine Deckung, die ich wählen würde, wenn es Beschuss gäbe. Wieso? Na, weil der Baum ein bisschen dünn ist, hinter dem du da kauerst. Aber ist doch ein richtiger Baum. Ja gut, 30 cm Baum reicht vielleicht bei einer Faustfeuerwaffe, aber bei einer Langwaffe, Maschinengewehr, kannst du dich dahinter nicht verstecken. Deshalb tiefste Gangart, Kopf in Dreck, kannst dir ein Loch ausbuddeln, dich in eine Kuhle legen, das macht Sinn, aber hinter so einem kleinen Ast oder Baum verstecken, das bringt wenig. Krass. Du deckst die rechte Flanke. Hey, hey. Ja. Wo bist du? Ich bin da. Rechte Flanke, deck mich. Geht klar. Mike. Mike, was hat sie gesagt? Rechte Flanke decken. Verstanden. Verstanden? Jawohl, Herr Oberleutnant. Ich weiß sonst nicht, was du verstanden hast. Rechte Flanke decken. Verstanden. So, Oberleutnant, kannst du jetzt weglassen, sag einfach nur jawohl, dann weiß ich, dass du es hast. Dann tiefste Gangart. Auf. Und los. Achtung! MG-Nest! Scheiße, Mine im Anflug! Ich habe mir gedacht, du kannst bestimmt super viel über diese ganzen Armeegeschichten erzählen. Du kannst halt sehr gut das alles erklären. Und wir reden nicht darüber. Sehr gut. Ich habe mir gedacht, kannst du dich daran erinnern, dass ich schon mal hier war? Hier jetzt? Hier? Boah. ist auf jeden Fall recht lange her, also bewusst nicht. Wir haben damals auch schon Manöverübungen gemacht. Mhm. Und da sind wir beide losgezogen. Was weiß ich, wir waren 13 oder sowas, keine Ahnung. Und haben im Prinzip was Ähnliches gemacht. Was Ähnliches gemacht, ja. Mhm. Gespielt halt, ne? Bewusst kann ich mich da nicht mehr dran erinnern. Aber wenn ich so an meine Jugend denke, das ist durchaus möglich. Das ist durchaus möglich. Na, ich weiß es noch recht genau, dass wir da... Wir sind dann irgendwann, wir haben einen Nachteinsatz gemacht und sind losgezogen. Wir hatten irgendwie, keine Ahnung, ein Strich, kein Strich, Uniform von Papas an. Ja, Spielzeugpistole, Bajonett hatten wir von der Kalaschnikow. Stimmt. Klack, klack. Und dann sind wir halt einen Berg hochgelaufen und dann haben wir dem Förster so ein Stück Tarnnetz geklaut. So, und als wir beim Förster lagen, ist mir eingefallen, scheiße, der hat ja eine scharfe Waffe. Wenn du das so erzählst, also ein bisschen kommt es wieder. Ja? Ich weiß, glaube ich, grob, wo wir waren. Aber es ist eigentlich, ich habe auch super viel vergessen. Ja. Aber das ist schon richtig. Sehr gut, Lauke. G36 entladen und gesichert. Jetzt muss ich gucken. Jawohl. So. Okay. Muss ich jetzt antworten? Ja, ich darf Sie weiter, entspannen Sie die Waffe. Die ist ja noch gespannt. Also wir haben ja jetzt keine echten Schussgeräusche und so. Ja. Wo soll man es hernehmen? Wir machen einfach Peng oder sowas. Also was sagt man? Peng oder Piff oder Pau. Selbst wenn du jetzt bei der Ausbildung bist und deine Munition ist alle oder deine Waffe hat eine Hemmung, ja, dass das halt situativ simuliert, kannst du auch Piff und Pau sagen. Nur, dass deine Kameraden wissen, okay, du hättest jetzt theoretisch aber geschossen. Aber es ist ja dann, wenn die anderen schießen, dann muss man das ja hören. Dann muss ich ja dann rufen, Piff! Ja, dann Pau! Ja, Pau, Pau! Ist doch, ja, genau. Magazin leer! Pau! Piff! Ja, so in der Art. Nein, grundsätzlich okay. Funktioniert es schon, aber... Wie macht ein G36 theoretisch? Piff. Nein, komisch. Also es hat natürlich einen eigenen Sound irgendwo, ist aber leiser, als man sich das vorstellt. Vielleicht durch Film im Kino oder so, das wird immer ein bisschen lauter dargestellt, als ein wirklicher Schuss klingt. Ein Schuss klingt schon, ja, das hat ein eigenes Geräusch halt irgendwie, ne? Aber es ist nicht so laut, dass du denkst, mein Gott, Und wie machst du bei MG-Feuer? Machst du... Oder? Ja, das ist halt... Das müssen wir jetzt alles machen. Und da müssen wir auch alle möglichen Waffen durchprobieren, finde ich. Ja, genau. Du kannst es gerne probieren. Genau. Ich werde es nicht machen. Ja, aber ihr müsst mir ja sagen, was klingt wie Granatwerfer, Mine im Anflug. Ja, Mine im Anflug. Nee, mit den Geräuschen ist es halt so... Jetzt lachst natürlich, du, pass auf, das klingt vielleicht lächerlich, wenn du im Wald nicht so einen Piff machst. Aber ich meine, was machst jetzt du? Machen wir das aber so. Wir haben keine echten Sounds. Die schneiden wir später drauf. Genau, schneiden wir später drauf. Ja. Gut, Ausbildung, Tarntäuschen, Bewegungsarten im Gelände, Stabsgefreiter, Rekruten übernehmen und zur Ausbildungsstelle führen. Jawohl, Oberleutnant. Ah, scheiße. Was? Ah, oh, kack, ich bin umgeknickt. Keine Zeit für Schmerzen. Keine Zeit für Schmerzen. Alter, hast du einen Schuss nicht gehört? Weißt du, Becky, ich muss mich auf dich verlassen können. Hier, nimm erstmal einen Hieb. Piet, Wodka, Tovarisch. Du, Wodku, du Künstler. Oh. Ja. Nee, danke. Oh. Wie war der Film? Waterworld? Kein Plan. Ihr wart doch in Waterworld. Du hast doch gesagt, dem einen Typen wurde ein Auge rausgeschossen. Da muss ich wohl mal kurz Luft geholt haben. Hä? Nee? Und stell dich nicht so an. Habt ihr geknutscht? Der Gentleman schweigt. Hast du sie angefasst? Nein, wir haben uns telepathisch übers Wetter unterhalten. Wo hast du sie angefasst? Alter, guck dir die Unterwäscheseiten aus dem Otto-Katalog an. Du hast doch gewusst, dass ich auf sie stehe. Woher denn? Du sagst doch nichts. Das ist auch dein ganzes Problem, wenn du mich fragst. Du schreibst 100 Seitenbriefe, anstatt einfach mal hinzugehen zu der Alten. Das findet sie nämlich voll daneben. So sieht's aus. Du warst mal nur Vollidioten. Erfasst. Vielleicht hast du ja vor einem Jahr noch eine Chance gehabt. Vielleicht waren deine Chancen ja 1A. Aber da hast du angefangen, einen verdammten Roman zu schreiben. Du hast gesagt, ihr habt nicht über den Brief gesprochen. Und? Haben wir nicht. Sie findet es voll daneben, hast du gesagt, dass sie gesagt hat. Ist doch kackegal, was sie gesagt hat. Das kannst du dir aus der Poritze zerren. Ende der Pause. Machen wir weiter. Stopp, stopp, stopp, stopp, stopp. Was hat sie noch gesagt? Nichts. Hör mal, ich will hier nicht ewig rumhocken. Komm, wir sind doch eh schon dabei. Was hat sie noch gesagt? Wenn du es genau wissen willst, wir haben uns kaputt gelacht, wie man nur so dämlich sein kann. Die wartet doch nicht ewiglich, dass du mal aus der Hüfte kommst. Und ich höre mir doch auch nicht ein Jahr lang an, wie geil Henny Matuschek ist. Ja. Henny Matuschek ist so schön. Die hat so einen geilen Arsch. Komm mal auf. Und hast du gehört, wie schön die Klavier spielen kann? Und nichts passiert. Gar nichts. Ja, und dann kommt nämlich der Panzer Mike angerollt. Vielleicht hast du mich ja erst auf den Trichter gebracht. Ja, klar. Jetzt bin ich auch noch schuld daran, was du mit deiner Zunge machst. Die Frau war mir egal vorher. Sie hat mich vor einer Woche gefragt, ob ich mitkommen will ins Kino. Mhm. Mit meiner Schwester und noch jemand aus ihrer Klasse. Und auf einmal war keiner weiter da. Ja. Na gut, okay, denke ich. Ist nichts weiter dabei. Ziehen wir uns halt einen Film alleine rein. Und sofort wie das Licht ausgelegt, die Hand auf meiner Hand. Du hättest doch genauso gemacht. Ja, natürlich, klar. Hättest du nicht? Klar. Ja, hättest du. Weißt du was? Mir reicht's. Was soll das denn jetzt? Ich hab mich ausmustern lassen. Was renne ich hier weiter durch die Pampa? Was hast du? Ja, was denkst du denn? Denkst du, ich hab Lust, 10 Monate mit so einem Spacken wie dir durch den Wald zu krabbeln? Denkst du, ich hab Lust, mich von so einem dämlichen Vollhonken anschreien zu lassen? Und dann nach irgendwo hingehen, Leute umlegen? Ich esse nicht mal Fleisch. Ich bin doch nicht bescheuert. Du bist bescheuert. Ich dachte, wir machen das zusammen. Wer ist denn hier bescheuert? Wir wollten das zusammen machen. Nehmen Sie Drogen, hat er mich gefragt, der Amtsarzt. Wann nimmst du denn Drogen? Du hast gesagt, wir machen das. Nennen Sie mir einen Buchstaben, Sir. A, Amphetamin. B, Barbiturate. Du bist so ein Arschloch, weißt Und du das? Tschüss! Ich muss nicht mal Zivi machen. Wir wollten das zusammen? Ich scheiß auf zusammen. Ich scheiß auf deine Kameradenschweine. Ich scheiß auf scheiß Henny Matuschek. Ich scheiß ehrlich gesagt auch auf scheiß Deutschland. Hast du einen Knall, hä? Wo willst du hin? Hey! Hey, komm zurück! Ich bin nichts! Ich kann nichts! Gebt mir eine Uniform! Ein ich bin Arschloch. Nichts! Ich kann nichts! Gebt mir eine Uniform! Grüne Männchen in der Wüste! Du Schwuchtel! Frisst den Dreck! Frisst Feigling! Den frisst den Dreck! Ohne Ehm und ohne Peng seid ihr nicht! Seid Schwuchtel! Nicht, seid ihr nicht! Seid ihr nicht! Ich glaub's einfach nicht! Tschüss! Kennst du auch viele Leute, die Zivi gemacht haben? Eine Handvoll. Damit meine ich 5. In meinem Freundeskreis halt wirklich so, dass ein ganz, ganz großer Teil einfach gedient hat. Also das ist nicht der Freundeskreis, weil die alle gedient haben, sondern in unserem Freundeskreis haben halt zufällig relativ viele gedient. Ja, wenn ich mich bei mir umgucke, ist es so, dass die meisten nicht gedient haben. Und unser Tonmann, der kennt gar keinen, der gedient hat. Mhm. Dem Umstand vielleicht zu schulden, dass ich mit Technikern rumhänge und ihr vielleicht so kulturell, intellektuell diese Schiene, also mein Cousin zum Beispiel, der ist Künstler und da war definitiv niemals bei der Armee, wäre auch nie gegangen. Das ist halt, ich weiß nicht, ob das daran liegt, ja doch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so die Grundinteressen, ne? Im alltäglichen Tag, so, wie weit beschäftigt dich das noch, die Zeit mit der Bundeswehr? Sehr, um deine Frage zu beantworten, beschäftigt mich sehr. Wenn jemand gefragt hat, was ist dein Traumberuf, hätte ich vielleicht vor 20 Jahren gesagt, Pilot. Wenn mich jetzt jemand fragt, was ist dein Traumberuf, würde ich sagen, Soldat. Eigentlich war meine Laufbahn geplant als technischer Offizier bei der Luftwaffe, wahrscheinlich in einem fliegenden Verband. So war es geplant. Dann habe ich das Studium nicht erfolgreich abgeschlossen und durch die noch offene Restdienstzeit, um die 4 Jahre, für die man sich grundsätzlich am Anfang erstmal verpflichtet, musste ich halt noch eine gewisse Restdienstzeit abdienen. Das kannst du natürlich nicht mehr an der Uni machen, weil du bist ja akademisch rausgeprüft worden. Also ich war für den Studiengang Universitär Maschinenbau geäxt, also rausgeprüft. Und ich wollte mich danach verpflichten. Ich habe dann gesagt, okay, ich versuche einfach mal eine Verlängerung von 2 Jahren. Ich bin erst ein halbes Jahr, bevor ich ausgeschieden bin, quasi Fachlehrgang gegangen. Der ging 3 Monate. Das heißt, ich hatte noch 3 Monate Restdienstzeit nach Fachlehrgang. Da fühlt man sich auch so wie, gerade was gelernt, bin ich gerade ausgebildet, endlich das Level erreicht, wo ich quasi jetzt hingehöre. Und das Personalamt hat dann einfach keinen Bedarf gesehen. Hat gesagt, okay, wir brauchen dich nicht. Sag mal, verfolgst du mich? Du siehst ja witzig aus. Halt bloß die Klappe. Voll der Tarnanzug, ja? Kannst du haben, hier. Nimm, schenke ich dir. Echt jetzt? Ja. Der ist ja voll geil. Aber vielleicht muss man noch die Ärmel abschneiden. Ja, mach damit, was du willst. Ich hab mal einen gesehen, der hatte das und das sah voll gut aus. Mach, nimm. Edel, ey. Du bist voll okay, Becky. Die meisten Leute sind, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, sind einfach komisch. Die ist voll gut. Der Einzige, der hier komisch ist, bist du. Kriechst allein im Gebüsch. Ich weiß auch nicht. Die sind einfach dumm, oder? Die interessieren sich doch nur für ihr Moped und für Sport und so weiter. Ja und? Die sind voll angepasst. Angepasst und verlogen. Ja? Die sind ein Sportler, was weiß ich, ein Fußball-Heini, ja? Und das Erste, was ihnen einfällt, ist, was der für eine coole Haare hat. Reiß sie ab. Verstehst du, was ich meine? Die Ärmel, reiß sie ab, gib her. Ich war neulich auf dem Markt, ja? Und da war so ein Obdachloser. Und der ist total rumgetorkelt und war dreckig und so. Aber da waren auch so Leute, genau so eine Leute, die sich nur für Sport und für Mopeds interessieren. Und die haben den ausgelacht, total ausgelacht haben die den. Irgendwann ist der hingefallen, wollte wieder aufstehen und denen seine Meinung sagen. Aber der hat es einfach nicht hingekriegt. Dann haben die irgendwann angefangen, Steine auf den zu werfen. Und was? Müll, ja, Steine und Müll haben die auf den geworfen. Das sind genau dieselben Leute, die später zum Bund gehen oder eine Lehre bei der Bank machen. Weißt du, was ich meine? Die Sache ist die, dass da bestimmt 2-3 Leute dabei waren, die es nicht so in Ordnung fanden. Ja, aber die haben nichts gesagt und du hast auch nichts gesagt. Naja, klar habe ich. Naja, klar hast du. Hast du? Glaubst du, ich erzähl Stuss? Na, es gibt ja ganz schön viel auf der Welt, was man dann ändern müsste. Deswegen brauchen wir auch eine Revolution, oder? Warum lachst du? Was denn? Ich weiß genau, was du denkst. Du denkst, ich bin ein Spinner, ja? Aber das ist mir sowas von bockwurstig egal. Denkst bestimmt, ich sag das nur, weil ich so jung bin und das alles. Soll ich dir mal was sagen, was ich denke? Ey, da kommt mir gerade voll die gute Songidee. Wie kann man nur so jung und schon so alt sein wie du? Wie kann man nur so jung und schon so alt sein wie du? Wie kann man nur so jung und schon so alt sein wie du? Kann man nur so jung und schon so alt sein wie du? Ey, das muss ich unbedingt aufschreiben, ist voll geil, ey. Was denn jetzt mit der Jacke? Aber manchmal ist es doch so, was ist denn mit Selbstmordattentätern mit der Bombe? Die werden ja nicht vorher schießen oder so. Nee. Nein, deshalb haben wir die Anweisung gekriegt, dass bis auf 25 Meter kein Mensch sich diesen Fahrzeugen nähern darf. Egal ob Kind, Frau, Hund, was auch immer. Wenn es passieren sollte, gibt es halt 2 Warnschüsse. Wenn die wieder ignoriert werden, gibt es den gezielten Treffer. Wie war das mit den Kindern, als sie dann kamen? Die wollten irgendwas haben, oder? Ja, die wollten einfach nur glücklich sein, glaube ich. Die wollten uns einfach nur Hallo sagen. Kann man aber nicht zulassen. Da gibt es halt die 1-2 Warnschüsse. Oder man versucht es halt auf spielerische Art wegzumachen, indem man irgendwas hinschmeißt, essen, trinken, dass sie abgelenkt werden. Und wenn das nicht fruchtet, bleibt halt leider nur der Befehl, der Griff zur Waffe. Warnschuss in die Luft oder was? Vor die Füße. Vor die Füße. Und aber das zieht dann? Meistens ja. Sobald der erste Schuss fällt, rennen sie eigentlich dann wild weg. Und hast du schon mal zivile Opfer gesehen? Gesehen, ja. Aber halt nicht, wie sie bekämpft wurden. Denn es werden ja viele angeschossene Afghanen, sag ich mal, die werden ja dann einfach vor das deutsche Lager gelegt, weil sie erhoffen, dass wir den ärztliche Unterstützung geben. Da liegen dann Leute vor dem Tor, die werden dort abgeschmissen aus dem Auto oder aus dem LKW, werden die hingeschmissen und werden weggefahren. Und dann ist halt so typisch eine Gruppe, die das Main Gate bewachen, die müssen dann mit dem EOD, also mit dem Bomben, Menschen müssen die raus, müssen das kontrollieren, ob vielleicht ist es auch eine Bombe, was auch immer. Und wenn das dann wirklich nur eine Verletzung ist, ohne dass der Mensch was an sich hat, dann wird auch ärztlich versorgt. Oder es ist zu spät und es liegen dann halt schon die Toten da. Dann kann man nichts mehr machen. Dann siehst du solche Gräber, wie ich dir auf dem Rechner gezeigt habe. Das wird dann an der Straße beerdigt. Ja, wer ist da? Ich bin's. Mike, ich muss mit dir reden. Mike, das tut mir leid. Mike, wo bist du? Ich höre dich nicht. Sag, was du zu sagen hast und dann ist gut. Was? Was willst du? Ich war besoffen. Mike, das tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich weiß, jedes Wort macht es wahrscheinlich schlimmer. Ich hatte einen Tee. Ich wollte nichts Ernstes von ihr. Ich hab einfach nicht nachgedacht. Bist du fertig? Ja. Dann will ich dir mal was verraten. Du hast dich entschuldigt, okay. Ich komme damit klar. Wir werden nicht mehr die besten Freunde, müssen wir auch. Ich hab echt Mist gebaut. Lass mich ausreden. Ja. Manchmal frage ich mich, was ist los mit dir? Frage ich mich auch. Lass mich ausreden. Das war meine Abschiedsparty, verstehst du? Es kann passieren, dass ich nicht lebendig wiederkomme. Weiß ich doch. Ich meine, jetzt... Ach, scheiße, ich muss Geld nachwerfen. Schaff dir endlich ein Handy an. Es kann passieren, dass mir irgendeine beschissene Miene den Bauch wegfällt. Oh, Junge. Halt die Backen. Du hast dich entschuldigt, damit ist die Sache für mich abgehakt. Ich will dir nur eins sagen. Sie wird mich nicht mal sehen. Wenn ich weg bin, meidest du sie wie die Pest. Mach ich, sie wird mich nicht sehen. Ich weiß auch nicht, was mit mir ist. Hast du verstanden? Ja, hab ich. Ich meine, ich hab mich einfach nicht unter Kontrolle. Vielleicht brauche ich auch Hilfe, einen Psychiater oder so. Ich bin mir nichts zufrieden. Weißt du, Medizin? Ja, warum zum Teufel habe ich Medizin Becky. Angefangen? Ich mache dauernd so dumme Aktionen. Becky. Ja? Ich bringe dauernd so eine Scheiße. Das Becky, es interessiert mich nicht. Hörst du mich? Ja, ich... Lass die Finger von hier. Mach ich. Verstanden, Mike. Ich muss auflegen. Komm gesund zurück. Sie... kontrollieren jetzt mal ein Dorf. Sie kontrollieren ja? ein Dorf und reden mit den Einheimischen. Einheimischen, ja? Die fragen da zum Beispiel die fragen eine Frau, ob alles in Ordnung alles ist. Bester Butter ist, ja? Und eine Sekunde später... Eine Sekunde später schlägt man die Frau mit einem Gegenstand nieder. Zack, als drauf. Wie bitte? Ja, und was machen Sie, Herr Hillinger? Frauen sind ja nicht viel wert. Es ist ja nur, da ist der Hund mehr wert wie die Frau. Und das zu akzeptieren... ist ja in Deutschland nicht mal, es ist nicht vorstellbar. Ist das übertrieben oder ist das denn wirklich so? Ist der das Hund ist wirklich ganz schlimm. Dort unten, der Hund ist wirklich mehr wert. Das ist dem Mann lieber wie die Frau selber. Also die Frau, die mit einer Mistforke vor ihren Augen verprügelt wird, die könnte so alt sein wie Ihre Frau. Sieht man jetzt nicht, ist aber denkbar. Also, was machen Sie? Ich! Was machen Sie? Deswegen, wenn man dort unten jemanden besucht, man darf ja die Frau nicht angucken. Wenn die Frauen uns sehen, müssen sich rumdrehen und irgendwo in Ecke knien. Die dürfen uns ja nicht angucken, weder der Hand geben, gar nichts. Das ist dort unten einfach, wenn sie es doch macht, wird sie dafür natürlich bestraft. Ich denke mal... Sie denken? Und zwar denken sie an sie die, denken Rules, an of die Rules of Engagement? Es ist nicht ihr Auftrag, ja? Es ist nicht ihr Auftrag, der Frau zu helfen? Sie sind ja da, um Frauen wie ihr zu helfen. Aber eigentlich sind sie da, um Frauen wie ihr zu helfen. Humanitärer Einsatz ja, Krieg nein. Humanitärer ja, Einsatz ja, sie sich, Krieg sie nein. Sie denken, der die Frau geschlagen hat, sie denken, wie sie den seinen Kolben ihres formschönen G36 Mann, zwischen die der Zähne die Frau geschlagen richtig? Hat, wie sie ihm... Richtig? Und dann... Wir haben wirklich jemanden besucht und mein Schütze hatte das nicht gewusst und hat der Frau die Hand gereicht. Und sie hat natürlich angenommen. Dann ist es ja noch so, man sagt nicht mit der rechten Hand guten Tag, sondern mit der linken. Weil die rechte zum Arsch erwischen ist. Und das nehmen die unten sehr genau, weil wegen Essen anfassen und sowas. Und deshalb hat es gemacht, sie hat zurückgegriffen. Und der Mann ist ausgerastet. Die haben es auf die Frau abgesehen, die sie sich nun mal, weil sie sich daher, weil sie sich ihrer angenommen haben, ja. Und dann nehmen sie natürlich in Schutz. Und die Zivilisten fangen an damit, mit Dreck nach ihnen zu schmeißen und fangen an, mit Scheiße und Hunde auf nach ihnen zu schmeißen, bis sie den ersten Warnschuss ablassen und versuchen, die Lage hier zu kontrollieren. Ja, aber dann... holt irgendwer seine gute alte Antonin Kalaschnikow aus dem Keller und noch ein Schuss und die trampelt sich da gegenseitig. Ja, und ihre Einheit, die ist ja auch... zahlenmäßig unterlegen, ja, danke, Herbert. Also, ab in die Karre und weg, ja? So, Hillinger, und was machen Sie mit der Frau? Dann musst du ruhig bleiben. Und wirklich sagen, okay, das ist hier so. Dich nicht einmischen, es gibt einen Ärger, rumdrehen, rausgehen, Tiefluft holen und wieder reingehen. Der hat die gehauen. Ja. Sie nehmen sie mit. Ja, und morgen, da haben sie den Salat. Das Dorf ist dank ihrem allgemeinen... Menschenverstand, Jorgen. Ja, also zur Rebellenhochburg mutiert. Ja, und Glückwunsch, Herr Hillinger. Ja. Als Dankeschön kriegen Sie nämlich wegen dieser blöden Ziegezicht Disziplinare... Disziplinarmaßnahme. Richtig. Und das könnt ihr euch gleich mal merken, ihr Deppe. Richtig, angehängt. Und genau, ja, genau das sind nämlich die Fragezeichen, ja, mit denen Sie ab übermorgen zu tun haben werden. So, und gehen Sie nicht dazwischen. Gehen wie lange Sie wollen dazwischen? Sie denn zusehen? Wie lange wollen Frau Sie zusehen, hier, wie die Frau verprügelt wird? Der menschliche Verstand, der erträgt nicht alles. Haben Sie denn alles? Und wie auch können immer, Sie entscheiden, sich in wo Sie hinschauen und wo besser nicht? Entscheiden Sie sich. Ja, also ich hoffe, das war jetzt mal klar. So, habt ihr denn Herrn Oberleutnant verstanden? Jawohl! Nee, du willst doch noch keinen, ich sag jetzt mal ganz krass, keinen Krieg anfangen. Wenn das denen ihre Sitte ist, sollen sie es tun. Wir haben ja auch bestimmte Sachen, die wir in Deutschland machen. Wenn das da unten so sein soll, soll es so sein. Dann können wir uns nicht einmischen. Hier, das ist sie. Sie heißt Henny. Wenn ich wieder da bin, ist Hochzeit. Wir hätten es auch vorher machen können, wegen Witwenrente, tralala, aber sie wollte es genau deswegen nicht. Sie hat diese Narbe. Sieht man jetzt nicht. Ich finde die total gut. Die Musik ist übrigens auch von ihr. Dauernd sagt sie, dass sie die wegmachen lassen will, aber ich finde die total gut. Ich meine, ohne die Narbe wäre sie doch nicht dieselbe, oder? Ich meine, Narben. Narben sind doch eine Geschichte, die eigene Geschichte. Sie hat die Narbe, als wir zusammen Moped gefahren sind. Ich bin daran schuld, wenn du so willst. Ich habe den Halt verloren und bin ausgerutscht und sie hatte keinen Helm auf und ist hier mit dem Kopf auf eine Stoßstange gekracht. Hier sieht man das ein bisschen. Ist nicht groß, aber sie will sie wegmachen lassen. Aber ich sag, lass die Narbe doch, wo sie ist. Soll mich immer daran erinnern, was ich für ein beschissener Idiot bin. Morgen fliegen wir. Ich bin ein Idiot. Du hast so ein, zwei Monate nachdem du wieder da bist aus dem Einsatz, hast du eine Ruhepause. Und dann fassen die dich nicht an. Du musst zu deinem Psychologen gehen. Das ist eine halbe Stunde und das war's. Und dann hast du den Rest des Tages frei. Und das ist, man verblödet dann. Für mich war das dann vorbei. Weil dann danach war die Bundeswehr nicht mehr das, was es mal war. Das war für mich dann nur noch, das war ein Gammelhaufen nachher bloß noch. Dich hat keiner mehr gegrüßt, weil du warst ja im Einsatz, du warst ja besser wie die anderen. Da ist jeder Dienstgrad vorbeigelaufen und hat gesagt, lass den mal in Ruhe, der war gerade im Einsatz, ist frisch zurück, brauchst du nicht grüßen, nichts. Und so war das überall. Du musstest nicht mehr antreten, du musstest nicht mehr zum Mittagessen gehen, du wurdest nicht mehr geführt. Eigentlich bist du früh aufgestanden, hast den Fernseher gemacht, hast geguckt, hast gewartet, dass 16 Uhr ist Dienstschluss und dann bist du irgendwo in die Stadt gefahren, hast Billard gespielt, dort, was auch immer. Und das so die ganze Woche. Du machst dann dies, das, jenes. Dann kommen doch mal zwei, drei Situationen aus dem Einsatz wieder hoch, wo ich mich selber erwischt habe, dass ich mich erschrocken habe vor irgendwas. Lautes Reifenknallen beim Aufpumpen vom Reifen in der Autowerkstatt. Kommt schon ab und zu mal noch vor, dass ich mich da echt erschrecke. Was aber dann auf Situationen im Einsatz zurückzuführen sind, wenn mal so eine Pistole neben dir explodiert, also mal knallt, dann ist es so ähnliches Geräusch. Und dann erschrickst du und erinnerst dich wieder dran, denkst du so, oh, okay, Und da sind schon zwei, drei Sachen noch dabei. Dann stürzt er da so ein bisschen ab und dann habe ich gesagt, Schluss, aus, vorbei. Ich habe keine Lust mehr. Habe den Antrag gestellt, dass ich frühzeitig gehen kann. Und der ging durch. Weil ich halt mit dem festen Arbeitsvertrag ankam und sage, ich könnte ab morgen dort arbeiten. Und es hat gefruchtet. Und somit war ich in meinem alten Job wieder drin. Manchmal denke ich echt dran. So was wie heute macht aber Spaß. Ist ja nur Spiel. Richtig. Ja, wenn man lachen kann, ist das gut. Du sollst das Leben lieben. Das habe ich auch vor. Ich will halt nur mein Leben leben. Ach, und wie sieht das aus? Was ist überhaupt falsch an dem Leben normaler Leute? Becky, Max, ich bin nur... Sie haben gesagt, die Geschichten sind gut. Ich habe gesagt, sie sind nicht schlecht. Nicht bricht dein Luxusstudium Luxus, ab. Luxus, ja? Ja, klar macht das keinen Spaß. Aber denkst du vielleicht, das hört irgendwann auf? Denkst du, es hört auf, wenn du Schriftsteller wirst? Ziel erreicht, ich bin Künstler, ich bin nur Lehrerin, Becky. Max! Aber ich weiß, dass die meisten Schüler mich nicht leiden können. Trotzdem weiß ich, dass meine Sache wichtig ist und sie dauert. Kann sein, dass ich im Laufe der Jahre nur 2, 3 Schüler erreiche. Aber das ist doch was. Kriegst du das in deinen Kopf? Zeit, Jahre. Warum sollte das bei Künstlern anders sein? Und was ist, wenn sie gar keinen erreichen? Was? Wenn sie gar keinen erreichen. Keinen einzigen. Sie dreschen denen Vokabeln ein, aber keiner von denen wird je Russisch mögen. Keiner. Ach, was ist denn das für eine Frage? Sie werden sogar hassen, alle. Und was dann? Ich glaube nicht, dass das, wie sagt man, dass das so läuft. Sie hoffen, dass es so nicht läuft. So läuft's aber. Aha. Erste Gruppe, erste Gruppe. Eingesichtet im Bereich vor der Gruppe, freie Kräfte, sofort zur Feuerwehr nachführen. Komm mit. Verstanden. Komm hin. Komm doch, los, los. Hoch. Auf da, komm. Blickrichtung 12 Uhr, 2 Uhr weit links von Kuselgruppe, Entfernung ca. 1000 Meter. Sobald die 500 Meter ran sind, Feuerlinie, Feuer, auf eigenes Ermessen, die Maßgabe stark zu spalten. Verstanden? Jawohl, jawohl. Wir weitermachen. Feindlicher Beschuss, Feuer frei! Bam! Bams! Bam! Peng, peng! Peng! Peng! Peng, peng! Peng, peng! Peng! Magazin leer! Hä? Haben wir keine Granaten oder sowas? Das sind 50 Meter! Ja. Ich hab mich ja vorher warm gelaufen. Wie oft macht ihr das so? Dauernd? Oh nee, ist das geil. Das machst du schon ein, zwei Mal, ja. Oh, ich glaube, mir ist schlecht. Digga, wäre ich unfass zusammengesackt. Ich koche. Ehrlich. Du bist eine richtige Sportskanone dort, einwandfrei. Ich weiß. Ah. Der hier jetzt simulierte Gegner oder so würde jetzt entsprechend auf unsere Höhe aufsickern oder versuchen, hier einzudringen. Da heißt es erstmal, bleiben die Heide. An. Ja, ich nehme an, das läuft nicht alles so, wie hier berichtet wird. Was wird denn berichtet? Naja, dass ihr Aufbauhilfe leistet, dass ihr Schulen baut, Brunnen bohrt. Der Einsatz ist sauber. Ich habe mich an die Rules of Engagement gehalten, wenn du das wissen willst. Will ich das? Ich glaube, es wäre cool, wenn du was erzählen würdest. Und was soll ich erzählen? Dass es ein schönes Land ist? Das ist es. Es ist ein schönes Land. Es gibt zum Beispiel Schnee auf den Bergen. Aber das willst du nicht hören, was? Doch, auch. Nein, das willst du nicht. Du bist scharf darauf zu hören, wie sich das anfühlt, mit einer Knarre dazustehen. Und dann kommt einer auf dich zu und der quatscht dich wild an und du weißt nicht, was er sagt und ob er jetzt unter seiner Kutte eine Ladung Sprengstoff versteckt hat. War das so? Ich meine, ist dir das passiert? Was war das für ein Mann? Du bist so ein Arschgeier. Weißt du, es gibt Dinge, die wirst du nie verstehen. Weil ich nicht da war. Du willst von mir hören, wie sinnlos Krieg ist und wie schwachsinnig Militär ist. Ist er denn sinnvoll? Ist es nicht schwachsinnig? Würde ich gern rausfinden. Du hast keine Ahnung, Becky. Wovon denn? Du bist auf der Suche nach Geschichten. Aber ich sag dir was, ich habe genug von Geschichten. Die Geschichten lügen und lügen. Ich habe ein paar Bücher angefangen. Ich habe sie alle zur Seite gelegt, alle. Ich habe diese albernen Geschichten nicht in meinen Kopf reingekriegt. Schon wie sie anfangen. Wie kann man sich nur so wichtig nehmen? Irgendwer sollte davon berichten, findest du nicht? Vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht sollte auch irgendwer das auch alles vergessen. Das ganze Land, den ganzen Einsatz. Weißt du, es sind jede Menge Leute kaputt gegangen. Meine Ehe ist fast kaputt. Übrigens, die Hochzeit war schön. Vielen Dank für deine Karte. Ich hatte ziemlich Stress in letzter Zeit. Steckst du doch in dein dämliches... Wie kommst du überhaupt darauf, dass ich dir was erzähle? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich einfach nur an früher gedacht, als wir durchs Gelände gerobbt sind. Ich habe in letzter Zeit an diesen Jungen gedacht, Silvio Möller. Wer? Silvio Möller, dieser kleine Typ, der uns immer auf der Pelle hing. Nie gehört. Der mit der Gitarre. Ich habe dir mal meine Jacke geschenkt. Hast du dich nie gefragt, was von aus dem geworden ist? Von wem redest du, Becky? Weißt du, langsam kommt es mir vor, als gäbe es nur einen, der nicht aufgehört hat, Krieg zu spielen. Silvio Möller, erinnerst du dich nicht? Also ich beneide Soldaten um die Erfahrung, die sie gemacht haben, nicht die negative Erfahrung, die kann man sich wirklich klemmen, aber das kann man sich wahrscheinlich leider nicht aussuchen, weil das einhergeht mit den positiven Erfahrungen, auch soldatischer Natur, weil du natürlich da das Gelernte anwendest. Ne? Das ist wie ein Feuerwehrmann, der immer übt, übt, übt und lernt Häuser zu löschen. Der will eigentlich auch, dass es mal brennt, um mal ein Haus zu löschen, aber eigentlich will er auch, dass es nicht brennt, weil wenn es nicht brennt, dann kann noch keiner verletzt werden. Weißt du, was ich meine? Das ist so, aber eigentlich will er doch mal, dass es brennt. Und deshalb würde wahrscheinlich jeder auch gerne mal in Einsatz gehen, um die Erfahrung zu machen. Auch wenn er vielleicht da in Kauf nehmen muss, dass Situationen auftauchen, die ihm nicht gefallen. Das sind die Erfahrungen, die ich schon beneide bei Soldaten, die unten waren. Aber haben doch nicht den Einfluss, zu versuchen, in Einsatz zu kommen, wenn man es selbst entscheiden kann. Als wir Krieg spielten. Hörspiel von Dirk Lauke. Es sprachen Marian Hellner, Martin Reiche und Dirk Lauke. In den Rollen Mike Hillinger, Pit Bukowski, Becky, Sebastian Urzendowski, Frau Vassiljeva, Christina Papst, Oberleutnant Rosenlöcher, Richard Barenberg, Unterfeldwebel Eskin, Markus Huber, die Frau Nathalie Mukajee und Arthur Kaspar Böhm als Silvio Möller. Ton- und Sounddesign Fabian Lackers, Mischung Peter Kainz, Tonassistenz Simon Klöckner, Geräusche Assisa Schwen, Regiehospitanz Arthur Böhm, Maske Ufrika Jubis, Komposition von Bernhard Raser und Ira Göbel alias Ira Atari. Regie Dirk Lauke. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2014. Dramaturgie Georg Büren.